das Leben hat mich auch wirklich mit Liebe beschenkt. Und jede Liebe war eine große Liebe, jede Liebe war eine Liebe für immer, jede war eine fürs Leben. Und tatsächlich ist es, wie ich gerade gesungen habe, die Liebe hört niemals auf. Und so leben denn alle diese Lieben in mir weiter und machen mich reich. April, April, der macht, was will. Doch dann kommt der Mai. Ich sage Juhai. Im Niemandsland, Padam Pampai, bei Kontrabandai, 91,4 FMI. Jo, der 6. Mai 2019. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Für manche ist sie schon lange, lange vergangen. Zum Beispiel für den großen Schriftsteller Daniel Defoe. Denn an einem 6. Mai im Jahre 1719 erschien der Roman Robinson Crusoe. Welcher Jugendliche, welches Kind, wer auf der Welt hat diesen Roman nicht gelesen? Armes Kind, armer Jugendlicher, der diese Geschichte nicht kennt oder nicht gelesen hat. Sie ist vielleicht genauso wichtig wie der Don Quixote. Auf seine Art. Gut, gleich ein bisschen mehr dazu, aber zuerst einmal die Geburtstage vom heutigen 6. Mai. George Clooney, der wurde 1961 geboren. Alle wissen, das ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der für Espresso-Maschinen-Werbung macht, aber auch zum Teil ganz tolle Filme gemacht hat. Das muss man auch sagen. George Clooney. Ein Mann, den ich nicht so gerne erwähne, Tony Blair, der ist 1953 geboren, britischer Labour-Politiker, verantwortlich für einen unglaublichen Massenmord im Irak, beim berühmten Irakkrieg. Dieser Mann hat heute auch Geburtstag. Wir wünschen ihm alles Schlechte. Der deutsche Kabarettist Hans-Dieter Hüsch hätte heute auch Geburtstag, wenn er noch leben würde. Hans-Dieter Hüsch lebte von 1925 bis 2005. Da ist er gestorben. Orson Welles, an einem 6. Mai 1915 geboren, 1986 gestorben. US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent. Orson Welles, wer kennt ihn nicht? Wer hat nicht mindestens ein oder zwei Filme von und mit ihm gesehen? Rodolfo Valentino, der Bo, der wurde auch am 6. Mai geboren, 1895, 1926 gestorben, US-amerikanischer Schauspieler. Dann der deutsche Maler und Grafiker Ernst Ludwig Kirchner, der lebte von 1880 bis 1938. Christian Morgenstern, der deutsche Dichter, ebenfalls am 6. Mai 1871 geboren, starb 1914. Rabindranath Tagore, 1861 geboren, am 6. Mai 1941 gestorben. Dieser Name ist vielleicht vielen nicht so geläufig. Es handelt sich um einen indischen Dichter und Philosophen und einen Literaturnobelpreisträger aus dem Jahr 1913. Dann guckt einmal tief in euer Unterbewusstsein, denn Dr. Sigmund Freud wurde auch an einem 6. Mai geboren. Und zwar 1856, 1939 gestorben, österreichischer Psychiater. Und natürlich Autor zahlreicher Bücher und Schriften über das Unterbewusstsein. Ludwig Börne, der deutsche Schriftsteller, wurde 1786 geboren und starb im Jahre 1837. So, das waren unsere Geburtstage vom heutigen 6. Mai. Unsere, sagen wir mal, Andenken an historische Geburtstage von berühmten Persönlichkeiten. Bis auf einen, den ich jetzt nicht mehr nenne, waren das alle schon ziemlich klasse Leute. Was mir auffällt, es ist keine einzige Frau dabei. Das ist natürlich auch etwas Interessantes. Aber vielleicht ist das Zufall. Denn die Informationen habe ich aus meinem Hardenberg-Geschichtskalender. Kommen wir noch einmal auf Robinson Crusoe zu sprechen. Vor 300 Jahren gab es diesen berühmten Roman über das Überleben in Einsamkeit und Würde. Der Inselroman Robinson Crusoe von Daniel Defoe, der lebte von 1660 bis 1731, erschien am 6. Mai 1719 in London. Er gilt in der Literaturgeschichte als der erste echte englische Roman und wurde eines der erfolgreichsten Werke der Weltliteratur. Kurz ein paar Worte zum Inhalt. Ein Seemann aus York, der Versklavung in Marokko entronnen, erleidet vor Südamerika Schiffbruch und überlebt 28 Jahre lang auf einer Insel, die von Kannibalen aufgesucht wird. Robinson befreit ein Schlachtopfer aus der Hand der Menschenfresser und nennt den jungen Indianer Freitag. Zu zweit versuchen sie, in ihrer unfreiwilligen Isolation ein Leben in Menschenwürde zu führen. Bevor sie gerettet werden, können sie erneut Menschen aus der Hand der Kannibalen befreien. Ein paar Worte zur Rezeptionsgeschichte dieses großartigen Werkes. Bereits im Erscheinungsjahr kursierten 4 verschiedene Übersetzungen ins Deutsche. In nahezu allen Kultursprachen erschienen Robinsonaden, genannte freie Adaptationen wie der schweizerische Robinson 1812 von Johann David Wies, der lebte von 1743 bis 1880, der im Jahr 1960 als Disney-Film Millionen begeisterte. Dabei wurde der Stoff meist auf das Abenteuerliche reduziert, während Defoe in seinem Roman auch Gesellschaftskritik einfließen lässt. Jetzt aber, ich wechsle manchmal das Tempo, pass bloß auf. Denken Sie sich einfach ein Rüstchen, 71-jährigen Jungspund am Steuer. Schulterblick. Autobahn, 7 Zelle, Freitagnachmittagsverkehr und alle Deppen der Nation fahren direkt vor mir her. Lauter potenzielle Geisterfahrer, Zombies, Gespenster, bescheuerte Kindernamen kleben auf dem Rückfenster. Davon rechts außen ohne Blinken auf die linke Spur, Rosazea, Papilloma und Chlamydia on Tour. Die Drängler hinter mir und diese Suf sind eine Plage, da stört das Radio meinen Schlaf mit der Verkehrsdurchsage. Am Rasthof Allertal heißt es, ist momentan eine Gruppe entlaufener Kühe auf der Autobahn. Das ist ja gleich davon, ich bin neugierig von Natur und großer Kuhfreund, da sehe ich sie schon auf der linken Spur. Erstmal absichern, Warndreieck, Warnblinkanlage, hängt der Leitkuh-Luise meine Warnweste um, mal eine Frage. Was macht ein Dutzend bunt gescheckte Niedersachsen hier am Rasthof Allertal am Freitagnachmittag um 4? Da bricht es aus hier raus, ein langer aufgestauter Kummer, ein Leben lang im Stall war unser Aufschrei nur ein stummer Protest. Das geht auf keine Kuhhaut, jetzt muss was geschehen. Wenn sich was ändern soll, dann muss man auf die Straße gehen. Gute Kühe kommen ein Himmel, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Du siehst uns auf der grünen Woche in Berlin geschönt, gepampert, manikürt, geduscht, gelegt, geföhnt. Die Wirklichkeit sieht anders aus, wir stehen ungestriegelt und ungewaschen, dicht an dicht im Dunkeln, eingeriegelt. Und unsere Milch jetzt hör gut zu, kriegt unser Kälbchen nie, und die zärtliche Melkerin ist eine Utopie. Sie melken uns mit chromblitzenden Hightech-Dingen, die noch schlimmer sind als der Knecht mit seinen eiskalten Fingern. Und du musst wissen, dass der Bauer ein wahrer Sadist, ein Kuhhändler, ein Schwein und übler Euterkrapscher ist. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall, mein Freund. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Dann wäre da auch noch die Besamung, und die ist längst nicht ganz so lustig, sprach Luise, wie du vielleicht denkst, und auch nicht, wie sie uns auf ihren Viehtransporter treiben, und den Schlachthof brauch ich dir ja wohl nicht näher zu beschreiben. Vom ersten bis zum letzten Mu geknechtet ist doch klar, das Kuhleben ist auch nicht mehr, was es mal war. All das verdanken wir den Sesselfurzern, den Untoten in Brüssel, die uns schikanieren mit Vorschriften und Quoten. Für Futterstall und Milch und das Rindvieh beugt sich brav. Nein, wie sagte doch Klaus Störtebeker, Levertod als Slav. Das übersetze ich mal, das heißt lieber tot als Sklave, denn niedersächsische Kühe sprechen schon mal Plattdeutsch zwischendurch. Ich hab ja dies Helfer-Syndrom, ich mach den Supermann und führ die Kühe erstmal auf den Rasthof nebenan. Ich seh mich schon groß auf der Titelseite aller Blätter. Das Vaterland verneigt sich vor dem furchtlosen Kuhretter. Inzwischen Blaulicht, Polizei und Feuerwehr in Schar. Ich habe meine Pflicht getan, jetzt kann ich weiterfahren. Im Fortgehen aber höre ich, flüstert hinter mir Luise. Hey, Schwestern, Thelma, Durchbruch, querfeldein über die Wiese. Etwas Besseres als den Stall findest du allemal. Und sei es der Tod auf der A7, Rasthof Allertal. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Pass gut auf, Yvonne, gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Und auch beim Wiederkäuen nicht vergessen, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 117. Das Lincoln-Washington-Bataillon und die Befreiung von Belchite. No pasarán. Pasaremos. Vamos con la aviación. Vamos con el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Hombro con hombro unidos todos. 24. August 1937. Die Republikaner haben östlich von Zaragoza einen Angriff vorgetragen, der die Front in Asturien entlasten soll. Wird auch diese Absicht nicht erreicht, so werden doch bei Belchite und Zuera größere Geländegewinne erzielt. Bei diesen Kämpfen zeichnet sich die 15. Internationale Brigade besonders aus. Auch das amerikanische Freiwilligenkontingent, das der Republik zu Hilfe gekommen ist, das Lincoln-Washington-Bataillon, kämpft hier. Steve Nelson, der Brigadekommissar, welcher später bei diesem Angriff schwer verwundet wird, berichtet. In Barcelona hatten anarchistische Zeitungen bereits ausposaunt, dass anarchistische Bataillone Belchite genommen hätten. Leider war Belchite durch gar kein Bataillon eingenommen worden, bis jetzt wenigstens. Napoleon hatte einmal versucht, Belchite zu erobern, doch er war gescheitert. Mehrere republikanische Kommandeure hatten es versucht und waren durch ein mächtiges Verteidigungssystem aufgehalten worden, das Nazi-Ingenieure mit der sprichwörtlichen deutschen Gründlichkeit angelegt hatten. Sie waren ein Stück vorangekommen, sie stürmten und starben und stürmten wieder. Sie brachen durch viele Verteidigungslinien, aber weit mehr blieben noch zu erobern. Die Stadt wurde hartnäckig verteidigt. Sie war stark befestigt. Belchite konnte nicht genommen werden, aber Belchite musste genommen werden, und zwar aus mehreren Gründen. Barcelona war der Meinung, es sei schon gefallen. Jetzt Barcelona die Wahrheit zu sagen, würde sich schlecht auf die Moral der Stadt auswirken. Barcelona war das Industriezentrum Spaniens. In dem Verhältnis, wie der Kampfgeist Barcelonas schwankte, schwankte auch die Produktion von Waffen, Lastwagen, Munition, Schuhen und Bekleidung für die Armee. Das war die politische Seite. Die militärischen Beweggründe waren sicher nicht weniger drängend. Die Masse der Angriffstruppen war tief in das faschistische Gebiet vorgestoßen. Belchite stellte eine starke Gefahr in ihrem Rücken dar, solange es in der Hand der Faschisten blieb. Andererseits lag Belchite direkt an der Straße nach Zaragoza. Der Fall der Stadt würde also einen neuen Weg für den Angriff freimachen. Das alles war jedoch Charlie, dem Scharfschützen, Ruby Ryant und all den Joes, Bills, Eds und Dicks, die vor den Mauern Belchites in einem flachen Graben lagen, nicht klar. Sie wussten nur, dass jeder, der sich auch nur 6 Zoll vom Erdboden erhob, eine faschistische Kugel durch den Kopf bekommen würde. Sie wussten nur, dass der Graben gerade verlief statt im Zickzack, so dass die Scharfschützen in den Häusern zu ihrer Linken ihn in seiner ganzen Länge bestreichen konnten. Sie wussten, dass die Sonne stechend heiß war, schon am frühen Morgen. Schließlich beginnt der Sturmangriff. Rechter Hand in der Stadt stand eine Kirche. Und wie überall hatten die Faschisten auch die Kirche zum Zentrum des Widerstands gemacht. Sie machten die Kirchen zu Festungen, spickten die Türme mit Maschinengewehren und nannten dann die Republikaner gottlose Bolschewiken und Atheisten, weil sie Kirchen angriffen. Diese Kirche sah sehr stark aus. Sie war aus Stein gebaut. Sie stand nicht weit vom Nordrand der Stadt entfernt, aber die umliegenden Gebäude schützten sie vor dem direkten Artilleriebeschuss. Unsere Pack hämmerte zwar ständig auf die Maschinengewehrnester, aber es gab immer noch Maschinengewehre. Ehe die Stadt genommen werden konnte, musste die Kirche genommen werden. Das hatte jeder von Anfang an gewusst. Ich dachte, es wäre ganz gut, wenn ich mich in der Gegend der Kirche umsehen würde. Ich nahm mir 2 oder 3 Jungs und wir arbeiteten uns zu jener Stadtseite vor. Wir entdeckten einen trockenen Graben, der in die Stadt führte. Der Graben lief dicht am Ziegelbau einer Fabrik vorbei. Es war eine Olivenmühle. Die Fabrik lag gerade gegenüber der Straße, in der die Kirche stand. Wir wussten nicht, wie es in der Fabrik aussah, aber es schien ruhig zu sein. Wir forderten mehr Männer und Handgranaten an. Ein 1000 Männer kam und brachte 2 der 9 leichten Maschinengewehre mit, die vor Beginn der Aragon-Schlacht eingeführt worden waren. Wir machten alles fertig und warfen auf ein Zeichen hin Handgranaten in die Fabrikfenster, warteten einen Augenblick auf die Detonationen und stürzten durch die schmale Öffnung, die eine Granate gerissen hatte. Es war niemand drinnen. Wir waren überrascht. Schnell wurden die Maschinengewehre aufgebaut, so dass sie alle Zugänge zu den wichtigsten Toren der Fabrik auf der Stadtseite beherrschten. Wir hatten jetzt einen Stützpunkt in der Stadt. Wir hatten Fuß gefasst. Ich blickte hinaus und sah, dass auch in anderen Stadtteilen allerhand los war. Hauptmann Bradley und 29 Mann stürmten unter heftigem Feuer vom Osten her eine Straße. Sie nahmen und hielten eine Barrikade, die die Straße versperrte. Hierbei wurde Charlie, der Scharfschütze, verwundet. Vom Westen her wurde ein anderer Angriff vorbereitet, der dann gleich bis in die Stadt vorgetragen wurde. Belchite krachte in allen Fugen, aber es war noch längst nicht genommen. Die Kirche war der Schlüsselpunkt. Vor dem Platz hinter der Kirche aus liefen die Straßen auseinander wie die Speichen eines Rades, und solange die Faschisten im Besitz der Kirche waren, beherrschten sie auch die Straßen. Ein Großteil des Lincoln-Washington-Bataillons setzte sich in dem Graben und in der Fabrik neben der Kirche fest. Die Fabrik wurde zum Bataillonsgefechtsstand und zur Angriffsbasis. Da wir nicht durch die Straßen kamen, begannen wir durch die Häuser zu gehen. Wie in allen spanischen Städten waren die Häuser auch hier dicht nebeneinander gebaut. Die Mauern stießen dicht aneinander. Die Männer machten sich an die Arbeit, die Wände zu durchbrechen, um von einem Haus in das nächste zu gelangen. Sie waren mittlerweile erfahrene Straßenkämpfer geworden, denn sie hatten den Straßenkampf in Quinto kennengelernt. Sie wussten, was zu tun war. Belchite war mehrere Tage belagert worden und die Zeit drängte. Die Angreifer waren schon stark ausgepumpt, sie hatten ständig Verluste und die Faschisten bei Saragossa machten alle Anstrengungen, um mit einer Entsatztruppe zum Sprengen der Belagerung durchzustoßen. Außerhalb der Stadt wurden Posten aufgestellt, die ständig nach faschistischen Hilfstruppen Ausschau hielten, welche die republikanischen Truppen gegen die Stadtmauer drücken sollten. Es handelte sich um Stunden, in denen die Stadt entweder kapitulierte oder befreit wurde. Belchite fällt am 6. September 1937. Danach kommt die Offensive der nationalen Truppen wieder zum Stillstand und läuft nach einem erfolglosen Panzerangriff auf Fuentes del Ebro ganz aus. Den ganzen Herbst hindurch gehen zwar die Kämpfe an allen Fronten weiter, aber nirgends kommt es mehr zu größeren Gefechten. Der Winter, der nun hereinbricht, ist der härteste, den Spanien seit 20 Jahren erlebt hat. Mitte Dezember beginnen die Republikaner mit dem Angriff auf Teruel und bis zum Neujahrstag ist die Stadt fast völlig in ihren Händen. Doch dann beginnt eine Gegenoffensive, bei der am 17. Februar 1938 General Yagüe das Trümmerfeld der Stadt von Norden her abschneidet. 4 Tage später nehmen die Nationalen Teruel wieder in ihren Besitz. In dieser mörderischen Schlacht erschöpfen sich die letzten Kräfte der Republik. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 117. Eine Niemandslandproduktion, 2019. Literaturangabe: Steve Nelson, Die Freiwilligen, Berlin 1955. Zitiert nach dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirsch. Erschienen im Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, 1967. No pasarán. Pasaremos. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Hola, buenas noches. Estamos aquí en la UFA Fabrik, un bastión muy conocido de la región. Wir sind doch alle, alle, alle Terroristen. Es lebt in ganz Deutschland kein Demokrat. Wir sind Terroristen gegen die Frauen, gegen die Kinder, die uns vertrauen. Aber nicht einer gegen den Staat. Die meisten schreien schon früh am Morgen. Na, was ist denn? Warum funktioniert nichts? Ist denn keiner auf Draht? Wir sind Terroristen gegen die Liebe, gegen die Faulenzer, gegen die Diebe. Aber nicht einer gegen den Staat. Dabei ist gerade der Staat das größte Übel, das alle Menschen seit Jahrhunderten versaut. Und jeder einzelne von uns ist nur ein Dübel, in den der Staat den Nagel seiner Allmacht haut. Und letztlich macht uns dieser Staat zu Terroristen, denn wir sind seine Bürger und sein Fabrikat. Wir werden Terroristen gegen die Stille, gegen die Abtreibung, gegen die Pille, gegen die Schwulen. Denn um die ist nicht schad, aber nicht einer gegen den Staat. Weißt du, was das heißt, Polizeipräsident? Weißt du, was das heißt, Infanterieregiment? Was heißt Kommissar, Kabinett oder Bundeskanzler? Macht heißt es. Was heißt Parlament oder Bürgermeister? Immer nur gib Acht. Heißt es, andere bestimmen, ob du stirbst oder ob du lebst. Andere bestimmen, was du denkst und wonach du strebst. Und sie bestimmen dich zum staatlichen Terroristen. Du kriegst deinen Titel und dein Zertifikat. Dann bist du ein Starker und fort mit den Schwachen. Und außerdem sagst du, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht leben ohne den Staat. So lebst du mit dem Staat, das ist bequemer. Du lernst die Hymne und den Badenweiler Marsch. Du wirst Beamter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gehst in Pension und denkst, ach, leckt mich doch am Arsch. Ja, wir sind alle, alle, alle Terroristen. Wir nennen's nur anders. Das ist es ja grad. Doch wir sind Terroristen gegen das Leben, gegen das Träumen, Lavieren und Schweben, gegen die Dichter und gegen die Narren, gegen die Sänger und ihre Gitarren, gegen den Sex, gegen alles und nichts, aber etwas gibt's immer, weil sonst wird's ja fad, nur gegen eins nicht, gegen den Staat. 各位听众朋友大家好，我在巴塞罗那贡德拉 FM 91.4向大家致以最诚挚的问候，我们是无人之境。 Mittlerweile ein sonniger Frühlingsmittag, früher Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Es ist kurz nach halb zwei, kurz nach halb 14 Uhr am frühen Nachmittag. Werner ist im Studio. Hallo, guten Tag. Guten Tag, grüß Gott. Gott zum Gruß. Auf allen Wegen, sein Segen. Pfuete. Pfuete, ja, mei. Gut, was haben wir? Was haben wir heute? Was haben wir? Ja, wir haben... Nix haben wir. Das gleiche wie letzte Woche, mehr oder weniger. Also ja, letzte Woche haben wir geschwätzt über die Wahlen, die gerade stattgefunden haben, die Parlamentswahlen. Und jetzt stehen schon wieder die nächsten an. In drei Wochen gibt es dann die Gemeinde-Stadtratswahlen. Bürgermeister werden gewählt und die Europawahlen am 26. Ja, aber vielleicht sollte man, ist ja irgendwie auch inzwischen ein bisschen langweilig, weil ja ganz viele Leute das Gefühl haben, du kannst wählen, was oder wen du willst, das ändert sich sowieso nichts. Und wenn wir da jetzt kurz zurückgehen in die Geschichte, sagen wir 200, 250 Jahre oder so in Europa, da gab es ja keine Wahlen, ne? Da gab es den Absolutismus und den Adel, die Könige, die Fürsten, ne? Und damals war halt noch alles in Ordnung, da war alles klar, ne? Die Herrschenden haben geherrscht, wie es sich gehört, ne? Und die bestimmen, wo es lang geht, beziehungsweise Gott, weil die waren ja alle Kaiser und Könige von Gottes Gnaden. Ne? Ja, da herrschte auch noch Gottesfurcht. Ja. Da sagte man wirklich noch Grüß Gott. Ja, ja. Gottesfurcht. Und die Leute hießen Gotthilf oder Gottlob. Gottlieb. Oder, ja, sowas. Gut, und dann kam aber diese böse französische Revolution 1789. Und dann später das, was man dann Demokratie genannt hat. Ne? Und jetzt ist natürlich, hat die herrschende Klasse ein Problem. Die gab es natürlich weiterhin. Ne? Nur war es jetzt nicht mehr der Adel, sondern die aufkommende Bourgeoisie beziehungsweise die Klasse der Kapitalinhaber. Der Kapitalisten, die konnten sich jetzt natürlich nicht mehr auf Gott berufen, sondern die mussten jetzt irgendwie beweisen, dass es das arbeitende Volk ist, dass das will, dass sie die Macht haben. Und das ist natürlich jetzt irgendwo ein bisschen lächerlich. Wie passt das zusammen? Also deren Problem war, wie schaffen wir das, dass die, die für uns arbeiten, für uns schuften, die wegen uns schwitzen, 14 oder 12 oder 8 Stunden pro Tag. In letzter Zeit geht es wieder ein bisschen nach oben. Ne? Wie schaffen wir das, die uns immer reicher und noch reicher machen mit ihrer Maloche? Wie schaffen wir es, dass die uns legitimieren? Ne? Und gut, dann kommen sie natürlich zu dem Schluss, wir müssen die Leute verblöden. Wir müssen sie irgendwie unmündig halten und unterhalten vor allem, ne? Wie damals halt im alten Rom, ne? Brot und Spiele. Und wenn wir das heute auch schaffen, dann werden wir diese modernen Zeiten mit Demokratie und Wahlen auch noch überleben. Ja, und was sind die Spiele von heute? Didi wird natürlich in erster Linie sagen, der Fußball, ne, und Messi, nicht wahr? Und Schach. Und da, oder Motocross oder was auch immer. Und da hat er natürlich völlig recht. Ne? Das wären die Spiele von heute und dann natürlich die Fernsehen, diese idiotischen Serien und Programme, Tertulias im Fernsehen, um die Leute zu unterhalten. Dann ist da YouTube und Internet, Selfies, brauchst du nur in der U-Bahn zu fahren. Also 9 von 10 Leuten blicken vor sich hin und tun auf irgendwelchen, wie sagt man jetzt, Smartphones rumdrücken und so, ja. Und vor allem, das Schlimmste von allem, konsumieren. Die Botschaft unter die Leute bringen, kaufen, kaufen, konsumieren auf Teufel komm raus. Und du kannst ja Radio anmachen, Fernsehen anmachen, Zeitungen aufschlagen, durch die Straßen gehen. Alles ist dieser Konsumterror, der über uns hereinstürzt, ne. Ja, und das ist dann ist der Boden bereitet, sagen wir, auf dem die Demokratie und die Wahlen kein Problem mehr sind. Ein Mann, eine Stimme, Bonner Mann, jetzt inzwischen sogar auch eine Frau, eine Stimme, und die sind dann nicht mehr gefährlich für unsere Interessen, ne? Da können wir dann unsere eigenen Parteien gründen auch, ne? Und dann fällt es nicht mehr auf, dass wir wie früher der Adel im Trüben fischen. Ja, also das sollte man halt, glaube ich, diesen Hintergrund nicht vergessen, egal bei jeder Wahl, die heutzutage stattfindet. Gut, eine allumfassende Kulturkritik und auch Bewusstseinskritik von Werner heute im Niemandsland. Zu Eingang unseres analytischen und politischen Teils der Sendung. Wir hatten ja schon Kultur gebracht und auch Geschichte. 300 Jahre Robinson Crusoe, der Roman von Daniel Defoe. Der lebte auf einer einsamen Insel und konnte sich sein Leben so gestalten, wie er wollte. Viele Leute tun, auch heute so, als würden sie auf einer einsamen Insel leben und wollen ihr individuelles kleines Glück gestalten, nur sie vergessen manchmal, dass wir tief in soziale und politische Zusammenhänge eingebunden sind und ehe wir uns versehen, kracht über unserem Kopf zusammen oder andere, die Pech haben, werden aus ihren Wohnungen geworfen, weil sie nur einen Monat, Achtung, ist kein Witz, weil sie nur einen Monat im Verzug sind mit ihrer Miete oder ihrer Hypothekenzahlung und schon kommt das Räumungskommando und dann geht's raus auf die Straße. Sowas ist alles passiert und passiert jeden Tag hier in Spanien und wahrscheinlich auch weltweit. Gut, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt, das wissen wir. Am kommenden 8., das wäre übermorgen, begeht der eine Teil der Menschheit das Ende des Nazi-Regimes in Deutschland und auch das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs. Anlässlich dieses Ereignisses, dieses historischen Großereignisses, ein Lied auf Russisch, ja, als Hommage zum Beispiel jetzt auch wirklich an die Rote Armee, die ja bekanntlich, obwohl das oft abgestritten wird, die Hauptlast dieses ganzen fürchterlichen Krieges getragen hat damals. Und wir wollen doch auch an diese Leute denken und nicht nur an die US-Amerikaner, die hier dann, als es schon soweit war, als, ja, könnte man fast sagen, als der Krieg im Osten schon gewonnen war von der Roten Armee, dann griffen sie halt ein mit der Landung in der Normandie, um auch zu verhindern, zum Teil, dass Europa sowjetisch wurde, beziehungsweise kommunistisch. Niemandsland 91 FM, Kontrabanda in Barcelona. Preußen, du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal, allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual? Und kommt das Frühjahr dann, da ist die große Hitz, da ist es Exerzieren, das Heim der Buckel schwitzt. Da heißt es Exerzieren vom Morgen bis Mittag, und das verfluchte Leben, das wird den ganzen Tag. Vom Exerzieren weg geht's wieder auf die Wacht, kein Teufel tut nicht fragen, ob man zu fressen hat. Kein Brandwein in der Flasche, kein weißes Brot dabei, ein schlechtes Tabak rauchen, das ist der Zeitvertreib. O König von Preußen, du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal? Allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual. Und kommt ein Fischparat, tut man einen falschen Tritt, dann hört man es schon rufen, der Kerl muss aus dem Glied. Patronentasche runter, den Säbel abgelegt und tapfer drauf geschmissen, bis er sich nicht mehr regt. Ihr Herren, nehmt's nicht wunder, wenn einer desertiert, wir werden wie die Hunde mit Schlägen strapliziert. Und bringen sie uns wieder, sie hinken uns nicht auf, das Kriegsrecht wird gesprochen, der Kerl muss Gassenlauf. O König von Preußen, du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal, allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual? Und wann wir Gassen laufen, da spielet man uns auf, mit Waltern und Trompeten, da geht es wacker auf. Da werden wir gehauen von manchem Musketier, der eine hat's bedauern, der andere gönnt es mir. Und werden wir dann alt, wo wenden wir uns hin? Die Gesundheit ist verloren, die Kräfte sind dahin. Und endlich wird es heißen, ein Vogel und kein Nest. Hey Alter, nimm den Bettelsack, bist auch Soldat gewest. O König von Preußen, du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal, allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual? Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Ja, so ging's zu in der preußischen Armee. Da gab's dann bei den kleinsten Verstößen schon den berüchtigten Spießrutenlauf, das Gassenlaufen. Hast du das mal erlebt? Ist das mal mit dir gemacht worden, Spießrutenlaufen? Ich bin immer geflüchtet vom Bund. Aber gut, das Preußen, oder das ist doch heute immer noch so. Ne? Das, bei der Bundeswehr wahrscheinlich auch, wenn sie dich da irgendwie orten als langhaarigen Affen oder als Linken oder so. Dann geht da das Bullying auch los. Ne? Kann sein, ja. Ich habe jetzt nicht alle Informationen über die Bundeswehr heute. Es wird nicht mehr so schlimm sein wie damals. Die Bundeswehr gilt ja als bürgernah und modern, als demokratische Einrichtung und so weiter. Das wird uns ja immer so schön erzählt. Die Bürger in Uniform. Genau, Bürger in Uniform. Ja, aber nah am Bürger. Ist ja trotzdem überraschend für mich ist es nicht, dass halt immer und immer mehr Fälle aufgedeckt werden, wo Mitglieder, Soldaten und Offiziere der Bundeswehr sich herausstellt, dass die bei rechtsradikalen Organisationen sind, genauso wie der Polizei. Also so viel hat sich vielleicht ja nicht geändert seit damals. Ja, und die Sache bringt das ja vielleicht auch mit sich. Ich meine, Leute, die mit Waffen umgehen und Leute, die ein Feindbild geliefert bekommen, das man ja braucht, um in einer Armee zu sein, eine Armee ohne Feindbild, ohne konkretes Feindbild und ohne feste, stramme Ideologie, ist nicht zu führen, würde ich mal sagen. Und deshalb, glaube ich, hängt das einfach mit der Sache zusammen, dass viele, vielleicht nicht die meisten, das kann ich nicht beurteilen, aber dass viele Leute dann rechtsextreme Tendenzen zeigen, das, glaube ich, ist verständlich. Und auch diese Kultur des Militainments, das heißt die militärische Unterhaltung, wie viele Kriegsfilme und Militärfilme haben wir gesehen, wo das Militär doch einerseits realistisch geschildert wird, als ja eine riesige Drecksbande zum Teil in schmutzigen Kriegen verwickelt, aber andererseits auch als ein Medium, wo ein Mann Mann sein kann und sich bewähren kann und wo diese Stahlgewitter-Atmosphäre doch herrscht, die dann eben richtige Männer aus bisher verwahrlosten und an nichts glaubenden Jugendlichen macht. Sowas gibt es natürlich auch. Und das Militainment spielt da, glaube ich, eine ziemlich große Rolle. Ja, das geht ja schon in der Schule los, auch in Deutschland, ne, dass die Schulklassen die Kinder dann, glaube ich, einmal im Jahr Besuch kriegen von der Bundeswehr, von Soldaten und Offizieren, die ihnen dann schildern, was da abgeht und dass das doch ein ganz seriöser Beruf ist und sowas. Ne? Na gut, und wenn kein Feindbild da ist auf den ersten Blick, dann schafft man halt eins. Richtig. Ne? Und also das kann man jetzt auch wieder bei diesen Wahlen da in 3 Wochen feststellen. Da hat ja der Wahlkampf schon angefangen. Jetzt gerade, solange wir hier sitzen, findet eine Diskussion statt in der Kärntner Serre. Das ist so vielleicht das größte und wichtigste Radio von den 6 Bürgermeisterkandidaten von Madrid. Also diese Podemos nahe Manuela Carmena, die immer noch Bürgermeisterin ist, und dann bis ganz nach rechts, wo für die neue Vox-Partei kandidiert Ortega Smith. Das ist der zweite hinter Santiago Abascal. Ja, da geht es um diese Bürgermeisterwahl in Madrid, und die in Barcelona hatten wir da bei der letzten Wahl ein ähnliches Phänomen. In Madrid ist Manuela Carmena, eine frühere Richterin, und hier in Barcelona Ada Colau, die aus der Bewegung kommt, Zwangsräumungen zu verhindern. Ne? Aber für beide sieht's nicht so gut aus, ja? Dass die wiedergewählt werden. Wir hatten jetzt bei den letzten Wahlen war das Ergebnis so, dass die 3 rechten Parteien weniger Stimmen gekriegt haben als die 2 linken Parteien. Bei links tut mir da immer ein bisschen der Magen weh, aber gut. Aber gut, sagen wir zur Orientierung. Ja. Nicht rechten. Und links und halb links und ein bisschen links. Jetzt in Madrid selber ist es aber umgekehrt. Da haben die 3 rechten Parteien zusammen nach allen Meinungsumfragen die Mehrheit. Ja. Gut, und hier in Barcelona findet das Gleiche statt. Also der Feind, den man sich jetzt erfinden muss, steht links, ja, wird repräsentiert durch diese Leute. Und die gibt's natürlich hier in Barcelona genauso, diese Leute, die in Madrid die Mehrheit haben, hier nicht, aber wir werden sehen, ja. Und dann anderen Umfragen zufolge, was auch passieren wird oder sehr leicht passieren könnte, dass diese neue rechte Partei Ciudadanos mehr Stimmen kriegt als die alte Partido Popular. Und zwar nicht nur in Madrid, sondern auch in Aragon, in Balearen. Außer in Galicien, da nicht. Ja. Galicien ist die große letzte Bastion. Auch. Ja, ja. Na gut, also das zu den Gemeindewahlen und dann. Man sollte vielleicht noch kurz ein bisschen verdeutlichen, dass die Rechte sich jetzt im Moment gegenseitig bekämpft, die rechten Parteien, weil sie kämpfen um das, was sie selber das Zentrum nennen, besonders PP und Ciudadanos. Sie wollen also das rechte Zentrum benutzen, und die PP hat wohl jetzt Angst, zwischen diesen beiden Parteien zerrieben zu werden, weil die PP keine rechtsliberale Partei ist, wie die Ciudadanos sich das anheften, und die PP will auch keine rechtsradikale Partei sein, wie die Vox. Aber die Leute fragen sich, wozu brauchen wir eine PP? Die Vox ist das Rechtsradikale, was wir wollen, vielleicht viele. Und das andere, was ein bisschen mehr liberal ist, aber genauso hart zuschlägt von rechts, das sind die Ciudadanos. Wozu brauchen wir die PP? Und diese Panik hat nun der Herr Casado. Und es gibt schon allerlei Witze über diesen Mann. Weißt du, wie der heißt, Werner? Der heißt Pablo Fra. Von Fra Casado. Fra Casado, und Fra Casado heißt gescheitert auf Spanisch. Ja, und ja, das ist einer der 1000 Witze, die im Moment, und Memes, die im Moment durch die Medien geistert, über diesen Herrn, über diesen Mann. Ja, also bei der letzten, generellen Allgemeinwahlen ist er völlig runtergefahren. Danach steht er also jetzt völlig im Hemd da, weil er eben seine ganze Politik darauf ausgerichtet hatte, diese rechtsradikale Vox zu überholen. Und dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag nach der Wahl stellt er sich hin und kritisiert dann diese Vox, ne, als rechtsextrem. Und wir, die PP, wir sind die Mitte. Die, ja. Und jetzt natürlich beide Seiten hoffen, ne, Pepe und Ciudadanos, dass sich nicht wiederholt, was bei sich bei den Allgemeinwahlen stattgefunden hat. Und die Sozialdemokraten, die hoffen natürlich, dass die Tendenzwelle zu ihren Gunsten noch weitergeht. Ja, also so viel zu den Wahlen hier, und dann können wir jetzt oder nachher noch vielleicht noch was zu den Europawahlen. Ja klar, sagen, gleich im Nachrichtenblock. Ne? Ich würde sagen, bringen wir ein Lied und dann kommen wir mit den Nachrichten, und da ist natürlich zwischendurch immer genug Platz für Bemerkungen, Analysen, Kommentare. Okay. Frau Ute Lemper. Gesetzt den Fall, kein Grund sich drüber aufzuregen. Gesetzt den Fall, du bist um etwas Geld verlegen. Gesetzt den Fall, dass dir sowas noch nie passiert ist. Gesetzt den Fall, dass du dabei etwas geniert bist. Gesetzt den Fall, ein Finanzier lässt sich wo blicken. Gesetzt den Fall, du weißt es nicht recht auszudrücken. Wenn dann der Mann zwischen den Zeilen ein bisschen lesen kann, blick ihn nur mit ein. Ich weiß, was sie meinen, und ich weiß, dass sie's wissen, und sie wissen, dass ich's weiß. Also seien wir diskret, also seien wir gescheit und verlieren wir kein Wort mehr über die Angelegenheit. Gesetzt den Fall, dass sich zwei Frauen spinnefeind sind. Gesetzt den Fall, dass sie es wegen einem Freund sind. Gesetzt den Fall, der Freund betrügt sie alle beide. Gesetzt den Fall, sie treffen sich in ihrem Leide. Gesetzt den Fall und trauern beide um den Schönen. Gesetzt den Fall, die eine stiehlt der anderen Tränen. Könnt's da nicht sein, wenn ein mit der anderen so allein, dass sie, wenn sie, falls sie eventuell sie wissen, was ich meine, und ich weiß, was sie meinen, und ich weiß, dass sie's wissen, und sie wissen, dass ich's weiß. Also seien wir diskret, also seien wir doch gescheit und verlieren wir kein Wort mehr über die Angelegenheit. Wunderbares Thema, Musik aus der Weimarer Republik, Friedrich Holländer, hier gesungen von Frau Ute Lemper. Musik. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Montag, der 6. Mai 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Meldung aus Venezuela. Wohin mit López ist jetzt die große Frage. Der venezolanische Putschist flüchtet sich in die spanische Botschaft. Nach dem Scheitern des Putschversuchs am Dienstag flüchtete sich der aus dem Hausarrest befreite Oppositionspolitiker Leopoldo López in die spanische Auslandsvertretung in Caracas. Dort hält er sich nach Angaben aus Madrid als sogenannter Gast auf, in der Residenz des Botschafters. Das heißt, da weiß man, wer mit wem zusammen kungelt. In Spanien hat das für kritische Reaktionen gesorgt. In den sozialen Medien wiesen Nutzer darauf hin, dass Madrid im Umgang mit den inhaftierten Politikern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung weniger großzügig ist. Ferran Badal etwa schreibt auf Facebook, der spanische Staat gewährt einem Flüchtling vor der Justiz Zuflucht, unterstützt einen Putsch und lobt, dass die Gesetze des venezolanischen Staates gebrochen werden. Währenddessen werden die in Brüssel exilierten Politiker scharf angegriffen. Ich möchte den spanischen Staat nicht als zynisch bezeichnen, um es den Zynikern gegenüber nicht an Respekt fehlen zu lassen. Das sind natürlich deutliche Worte. Der Chef der Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, wollte gegenüber Journalisten den Aufenthalt von López in der spanischen Botschaft nicht kommentieren, verurteilte jedoch den Putschversuch. Naja, die können ja jetzt nicht die Regierung kritisieren, mit der sie eine Koalition eingehen werden. Vertreter der spanischen Regierung hätten ihm gegenüber eingeräumt, dass es ein Fehler gewesen sei, Juan Guaido als Übergangspräsidenten anzuerkennen. Das ist ja immerhin schon etwas. Außenminister Josep Borrell dementierte das am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur EFE. Die Kommunistische Partei Spaniens, PCE, forderte am Donnerstag, López kein politisches Asyl zu gewähren, sondern ihn umgehend aus der diplomatischen Vertretung in Caracas auszuweisen. Nach dem neuen Putschversuch und dem Aufruhr zur Militärrebellion durch Guaido und López muss sich die künftige Regierung von Pedro Sánchez klar gegen diese beiden Verbrecher stellen und dem Putschisten Juan Guaido die Anerkennung als sogenannter Übergangspräsident entziehen. Außerdem wird damit ein fürchterlicher Präzedenzfall geschaffen. Das heißt, in Zukunft ist eine neue Form der Intervention, das Interventionsinstrumentarium ist damit bereichert, um die Gegenpräsidentenintrige, die man nun theoretisch in jedem Staat und in jedem Land der Welt benutzen kann. Man kann, wo man will, einen Gegenpräsidenten schaffen, ausrufen, konstruieren, basteln, in die Medien hieven, einen Medienhype draus machen und dann hat man einen Konflikt, über den man versucht, dann die Regierungsmacht in diesem Land zu übernehmen. Hören wir einmal die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen Montag, dem 6. Mai. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Zweiter Vorschlag für neue Organspenderegeln. Grünen-Chefin Baerbock und die Linken-Vorsitzende Kipping haben ihren Entwurf vorgestellt. Demnach sollen Bürger regelmäßig befragt werden, ob sie Organspender sein wollen. Gesundheitsminister Spahn plädiert dafür, dass jeder Organspender ist, der nicht widerspricht. Ermittler suchen Ursache für Notlandung in Moskau. Eine Maschine der russischen Airline Aeroflot hatte gestern bei der Rückkehr zum Flughafen Sheremetyevo Feuer gefangen. Nach jüngsten Angaben starben dabei 41 Menschen. Insgesamt waren 78 Insassen an Bord. Hamas signalisiert Waffenruhe im Nahostkonflikt. Eine Feuerpause sei möglich, wenn auch Israel sich daran halte. Am Wochenende hatte die Hamas hunderte Raketen auf Israel abgefeuert. Als Vergeltung bombardierte Israel Ziele im Gazastreifen. Es gab auf beiden Seiten Tote und Verletzte. USA schicken Flugzeugträger Richtung Iran. Die USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel würden in den Nahen Osten verlegt, teilte US-Sicherheitsberater Bolton mit. Man wolle eine klare Botschaft an den Iran senden. Der Iran hatte jüngst als Reaktion auf US-Sanktionen damit gedroht, Ölhandelsrouten zu blockieren. Papst auf Balkanreise. Franziskus hat am zweiten Tag seines Aufenthalts in Bulgarien ein Flüchtlingszentrum nahe Sofia besucht. Anschließend reiste der Papst nach Rakowski. Dort feierte er mit mehr als 200 Kindern bei einer Messe die Erstkommunion. Das Wetter heute nach sonnigem Beginn, viele Wolken und nur zwischendurch Sonne in der Nordwesthälfte sowie von den südlichen Mittelgebirgen bis zu den Alpen einige Schauer, Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Vielen Dank, das war der Überblick über das Weltgeschehen aus der Perspektive der ARD. Kommen wir zu weiteren Meldungen. Hier habe ich ein paar Meldungen vorliegen. Einmal Venezuela 2. Da geht es um einen Appell. Appell an die loyalen Streitkräfte Caracas. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat die Streitkräfte der Bolivarischen Republik dazu aufgerufen, sich auf eine mögliche US-Invasion vorzubereiten. Vor mehr als 5000 Soldaten auf einer Militärbasis im nordwestlichen Bundesstaat Cojedes sagte Maduro am Sonnabend, Ortszeit, die Truppen müssten sich darauf vorbereiten, Venezuela mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, sollte das nordamerikanische Imperium es wagen, dieses Land anzutasten. Am selben Tag stürzte ein Begleithubschrauber des venezolanischen Militärs auf dem Weg nach Cojedes nahe der Hauptstadt Caracas ab, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. 7 Menschen sind demnach dabei ums Leben gekommen. Die Untersuchungen des Absturzes dauerten zur Redaktionszeit noch an. Eine Meldung aus London. Assange lehnt Auslieferung an USA ab. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, lehnt es weiterhin ab, an die USA ausgeliefert zu werden. Das sagte der 47-jährige gebürtige Australier am Donnerstag bei einer Anhörung vor einem Gericht in London, bei der er per Videostream aus dem Gefängnis zugeschaltet war. Ich möchte mich nicht freiwillig ausliefern lassen für Journalismus, der viele Preise gewonnen und viele Menschen geschützt hat, sagte Assange der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Wir wissen ja, die äquatorianische Regierung hat Assange an London bzw. an die angloamerikanischen Mächte ausgeliefert. Nun kann alles passieren. Er wird irgendwann in den USA landen, das ist völlig klar. Alles, was London hat, geht früher oder später auch in die USA. Die stecken historisch immer unter einer Decke. Niemand glaubt das Märchen von der sogenannten versuchten Vergewaltigung, dass da aus Schweden irgendwie eine Rolle spielt. Das war natürlich eine gut gemachte CIA-Intrige. Und natürlich auch jetzt dieses ganze Hin und Her, er hätte da gegen bestimmte Bestimmungen verstoßen, das Asylrecht oder Bleiberecht oder was auch immer. Das sind alles Vorwände, um den Mann wirklich weiter fertig zu machen, breit zu klopfen und ihn dann irgendwann an das Folterregime in Guantanamo oder sonst wo auszuliefern. Die nächste Meldung kommt aus Jerusalem. Nein, handelt sich jetzt nicht um die Bombardierungen des Gazastreifens bzw. auch den Raketenkrieg zwischen Hamas und der israelischen Armee. Es geht um das Gedenken an den Holocaust. Israel hat am Donnerstag der Opfer des Holocaust gedacht. Wie in jedem Jahr stand das Leben im Land für 2 Minuten komplett still. Beim Geheul von Sirenen stoppten am Vormittag landesweit die Autos. Autofahrer und Fußgänger standen mit gesenkten Köpfen auf den Straßen, um an die 6 Millionen Juden zu erinnern, die von den Faschisten im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden. In der zentralen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem begann anschließend eine Gedenkzeremonie. Vor der nächsten Meldung möchte ich dir eine Frage stellen, Werner. Hättest du manchmal im Unterricht, du warst ja auch Lehrer, gerne eine Pistole oder einen Colt oder eine halbautomatische Feuerwaffe, Handfeuerwaffe gehabt, um dich notfalls zu wehren? Kann ich mit gutem Gewissen sagen, diese Lust hatte ich nie. Höchstens mal während des Unterrichts eine Zigarette zu rauchen, aber dann haben sie uns das auch verboten und da habe ich dann ohne. Die Lehrer dürfen in Florida jetzt Waffen tragen. Das heißt, die National Rifle Association hat es geschafft, dass die Lehrer sich jetzt auch bewaffnen. Im US-Bundesstaat Florida, wie die Amerikaner sagen, werden Lehrer im Klassenzimmer künftig Schusswaffen tragen dürfen. Ob das auch wirklich alle machen, ist natürlich eine andere Frage. Der Gesetzestext passierte am Mittwoch Ortszeit das Repräsentantenhaus des Staates Florida. Er muss nun noch vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnet werden, was als Formalie gilt. Gut, das ist nur eine formelle Sache. Lehrer müssen insgesamt 144 Stunden Training absolvieren, wenn sie in der Schule eine Waffe mit sich führen wollen. Mit der Maßnahme sollen Schulmassaker wie jenes in Parkland im Februar 2018 verhindert werden, bei dem ein früherer Schüler 17 Menschen erschossen hatte. Ciao. Gut, vielleicht ist das auch die Idee von der rechtsradikalen Partei Vox hier. Die haben ja gesagt, die Leute dürften zu Hause Waffen tragen, um sich gegen Einbrecher zu schützen und zu wehren. Und man könnte das ja auch auf die Schulen ausdehnen. Vielleicht werden sie irgendwann auch mit so einem Blödsinn hier ankommen. Wer weiß. Nächste Meldung ebenfalls aus Washington. Das Pentagon geht davon aus, dass bei den Einsätzen des US-Militärs in Afghanistan, im Irak, Syrien und Somalia im vergangenen Jahr etwa nur 120 Zivilisten getötet wurden. Außerdem habe es 65 verletzte Zivilisten in den Ländern gegeben, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Verteidigungsministeriums an den Kongress. Die Nichtregierungsorganisation Air Wars, die Daten über zivile Todesopfer aus verschiedenen Orten und verschiedenen Quellen zusammenträgt, kommt auf weit höhere Zahlen als das Pentagon. Sie geht von insgesamt 1.224 Toten aus, die bei den US-Einsätzen oder von den USA angeführten Operationen getötet wurden. So seien allein im Irak und Syrien 805 Zivilisten ums Leben gekommen. In Afghanistan waren es demnach 406. Die Organisation begrüßte es am Mittwoch aber, dass das US-Militär dazu übergegangen ist, jeden Todesfall mit Datum und Ort aufzulisten. Na, immerhin. Nächste Meldung, die kommt aus Paris. Deutschland und Frankreich treiben ihre Pläne für eine, Achtung, Batteriefertigung in der EU weiter voran. Die Opel-Mutter PSA und der französische Batteriehersteller Saft hätten die Initiative für eine Produktion ergriffen, kündigten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU und sein Kollege Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris an. Die EU-Kommission habe erlaubt, dass die Batteriezellenfertigung in Europa mit öffentlichen Geldern in Höhe von, Achtung, bis zu 1,2 Milliarden Euro gefördert bzw. subventioniert werden könne, sagte Le Maire. Die nötigen Investitionen würden sich insgesamt auf 5 bis 6 Milliarden Euro belaufen. Der Löwenanteil müsse von den Unternehmen gezahlt werden. Na klar, die machen ja dann auch den Profit damit. Aber wie gesagt, in Europa haben einige Alarmglocken geklingelt, weil eben China auf diesem Gebiet mittlerweile absolut führend ist. Die haben natürlich zuerst die Technologie geklaut und sie dann ja in einer riesigen Massenfertigung dieses Thema ganz ernsthaft sich vorzuknöpfen. Und da hinkt man nun ziemlich hinterher, wie in so vielen Dingen. Ein Thema, das immer weiter um sich greift und das man nicht mehr stoppen kann, ist das Thema Klimaschutz. Reaktion auf Friday for Future. Die gibt es jetzt in Deutschland. Die Stadt Konstanz am Bodensee ruft als erste deutsche Stadt den Klimanotstand aus. London, Los Angeles, Vancouver und jetzt Konstanz. Immer mehr Städte wollen bei ihren Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima mit berücksichtigen. Umwelt- und Schüleraktivisten sind natürlich begeistert. Konstanz am Bodensee hat also, wie gesagt, als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Der Gemeinderat fasste auf Initiative der Schülerbewegung Fridays for Future, das heißt Freitage für die Zukunft, dazu einen einstimmigen Beschluss. Das teilte ein Vertreter der Aktivisten sowie ein Sprecher der Stadt mit. Die Stadt Konstanz stellt damit alle Entscheidungen unter einen Klimavorbehalt. Der Ratsbeschluss umfasst mehrere Ziele, etwa die klimaneutrale Energieversorgung von Gebäuden, ein Mobilitätsmanagement für die Stadt und ein Energiemanagement für städtische Gebäude. Entsprechende Beschlussvorschläge sollen dem Rat vorgelegt werden. Die Anregung für den Beschluss sei von Fridays for Future gekommen, hieß es bei der Kommune. Ende Februar hätten Vertreter der Bewegung mit Oberbürgermeister Uli Burchardt von der CDU gesprochen, der daraufhin die Verwaltung beauftragt habe, eine Beschlussvorlage zu erarbeiten. Die Stadt teilte weiter mit, um zu gewährleisten, dass die Verabschiedung der Beschlüsse kein reiner Symbolakt bleibt, muss analysiert werden, wer welche Beiträge erbringen kann und erbringen muss. Die Ortsgruppe von Friday for Future teilte mit, der Notstand sei zwar kein Notstand im rechtlichen Sinne. Durch die Ausrufung würde der Gemeinderat den Klimawandel aber als akute Bedrohung anerkennen und die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen zur Aufgabe von höchster Priorität erklären. Nach diesem Muster hatten zuvor bereits die Städte Vancouver, Oakland, Los Angeles, London und Basel und das Parlament Großbritanniens übrigens den Klimanotstand beschlossen. Die seit Monaten andauernden Schülerdemonstrationen von Fridays for Future können damit in Deutschland einen wichtigen politischen Erfolg verbuchen. Die Ausrufung des Klimanotstands durch den Konstanzer Gemeinderat ist ein wichtiges Zeichen für ganz Deutschland, teilten die Organisatoren in der baden-württembergischen Stadt mit. In anderen Städten und Regionen Deutschlands gibt es ebenfalls solche Forderungen. So ruft beispielsweise das Klimabündnis Hamm zu einem Klimanotstand in Nordrhein-Westfalen auf. In Kiel gibt es ähnliche Bestrebungen und wir hoffen, dass das Ganze noch weiter um sich greifen wird. Denn es gibt ja nur eine Welt und einen Planeten. Wir haben noch keinen Ersatzplaneten. Die Leute haben zwar Ersatzautos, Ersatzhosen, Ersatzschuhe, Ersatzspieler auf der Auswechselbank bei den großen Vereinen, aber einen Ersatzplaneten, den haben wir noch nicht. Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Ja, nochmal kurz zum Thema Wahlen, und zwar diese Europawahlen, die dann auch am selben Tag, am 26. Mai stattfinden werden. Und ja, also im Prinzip sieht es da gleich aus wie bei vielen Ländern. Hier in Spanien die rechten Sozialdemokraten, gegen die drei rechten Parteien in Deutschland, CDU, SPD, aber jetzt am rechten Rand auch was Neues, AfD. Und im Prinzip sieht es in allen Ländern so aus. Und für mich ist das eigentlich Wichtige eher das, was passiert da am rechten Rand. Und man kann über das nicht reden, über das, was da passiert, hier in Europa auch, ohne den Namen Steve Bannon zu nennen. Und einigen mag der bekannt sein, anderen nicht. Und wer ist das? Der ist inzwischen 66 Jahre alt und war von Januar bis August im Jahr 2017 noch Chefstratege von Donald Trump im Weißen Haus. Und davor hat er auch schon seinen Wahlkampf geführt. Und seither ist er mehr Leuten bekannt, dieser Typ. Was hat er davor gemacht? Das ist so ein rechtsradikaler Hans Dampf in allen Gassen. Ja, war Offizier bei der US-Marine und war damals schon im zarten Alter von 25 Jahren oder so ein begeisterter Fan von Ronald Reagan. Dann war er im Pentagon und hat dann aber bald angefangen für Goldman Sachs Bank zu arbeiten und auch einen Ausflug bei General Electric gemacht. Und später dann hat er sich spezialisiert, immer noch bei Goldman Sachs, auf die Bewertung von Filmproduktionsgesellschaften in Hollywood. Ne? Hat dann eine eigene Investmentbank gegründet und auch seine eigene Filmproduktionsgesellschaft. Und so ist er dann allmählich zu seinem jetzigen Metier gekommen, nämlich den Massenmedien. Und da sagt er zu diesem Thema, die Massenmedien, das ist das Wichtigste. Da müssen wir, da geht's lang, da müssen wir was tun. Und dann ist er zu einem News Network gegangen, also so ein Breitbart hießen die und oder heißen immer noch so. Und das so, ja, wie gesagt, eine Nachrichten-Meinungswebsite und hat dann, also es war so, weiß nicht, 2011, 2012 oder so, hat dann den Milliardär überzeugt, da riesige Summen in dieses Projekt zu pumpen und hat es dann aufgebaut zur größten Plattform von diesen Alt-Rights, also dieser sogenannten alternativen Rechten, ja, und in den USA. Und da kommt dann alles zusammen, was wir jetzt halt inzwischen hier auch gut kennen. Ne? Die Identität unserer weißen christlichen Gesellschaft ist bedroht, ne? Durch den Islam, Juden und andere Rassen. Die Immigration, der Multikulturalismus und die Liberalen, die Gutmenschen mit ihrer politischen Korrektheit und ihrem Geschwätz von sozialer Gerechtigkeit, das ist nichts anderes als sozialistische Gleichmacherei. Die weiße Rasse ist halt nun mal intelligenter als andere, die Männer sind nun mal den Frauen überlegen und alles so, ne? Und ja, also alles das, was die Nazis und die Rassisten hier in Europa auch vertreten, ne? Und jetzt und wie passiert diese Verbreitung von diesem Dreck? Natürlich über das Internet, andere Websites, Twitter, Facebook, gezielter und massenhafter Einsatz von Memes, Chats, E-Mails, Blogs. Hat man ja jetzt auch gesehen, wie Vox hier in Spanien seinen Wahlkampf geführt hat. Ne? Und dann 2014 wird er dann Vizepräsident von einer Datenanalysefirma und hat dort ungefähr $1 Million bereitgestellt zum Aufkauf von Facebook-Nutzerprofilen. Ne? Ja, und dann hat er sich angelegt mit dem Schwiegersohn von Donald Trump, ne? Der war ja inzwischen auch zum Berater von Trump aufgestiegen und hat dann was Kritisches gesagt zu den geheimen Absprachen mit russischen Behörden und Geldwäsche und so. Und dann war die große Liebe zu Donald Trump dann endgültig vorbei. Und seither widmet er sich jetzt verstärkt Europa und versucht eine weltweite oder rechte Bewegung zusammenzukriegen und zu organisieren und setzt sich jetzt mit allen hier zusammen. AfD in Deutschland, Front National in Frankreich, diesem Salvini in Italien, das ist seine Idee, die alle zusammenzuschließen. Und sein Ziel für die Europawahl ist jetzt, dass er ein Drittel der Stimmen kriegen will. Er nennt es The Movement, die Bewegung. Oh, da kann man Angst kriegen. Ja, das hat nämlich Adolf Hitler in 20er Jahren auch gemacht, da hat er auch von der Bewegung gesprochen. Ich weiß nicht, ob du auf der Demo warst, zum 1. Mai, raus zum 1. Mai. Da gab es hier in Barcelona eine ja, normal besuchte Demo bei Sonnenschein und mit den üblichen ja, Gewerkschaftsvertretern und den üblichen Forderungen, die wir alle kennen. Und man hat das Gefühl, es hat sich ein bisschen entspannt hier, die ganze Lage. Die Leute erhoffen sich etwas von der neuen Regierung Sanchez. Sie erhoffen sich eine Rücknahme der brutalen Arbeitsmarktreform und der Ley Mordaza, der Knebelgesetze, und alle solche Sachen. Die Menschen erhoffen sich eine Verbesserung für die arbeitende Klasse. Mal gucken, ob wir es schaffen, da was zu kriegen. Der 1. Mai in Deutschland. Antikapitalismus dominierte die 1. Mai-Proteste. Bundesweit weitestgehend friedlicher Verlauf. Polizeiübergriffe und Provokationen gab es allerdings in Berlin zu vermelden. Und ein Juso-Vorsitzender, der Kevin, der hat ja die Systemfrage gestellt. Da werden wir gleich auch noch was zu sagen, weil das ist eine Frage, die sich andere seit Jahren, seit Jahrzehnten stellen. Aber sobald ein Juso-Chef mit hinreichend Prominenz das macht, da klingeln in den Chefetagen die Alarmglocken. Gut, mehrere 100.000 Menschen haben am Mittwoch bundesweit anlässlich des Tags der Arbeit an Demonstrationen und Kundgebungen teilgenommen. An den traditionellen Protesten des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB beteiligten sich, Angaben des DGB zufolge, 382.000 Menschen. Das ist eine ganze Menge. In Brandenburg kamen bei Veranstaltungen zum 1. Mai rund 20.000 Menschen zusammen, in Berlin 13.000. Ihre diesjährigen Proteste hatten die Gewerkschafter mit Blick auf die EU-Wahl, die in der Bundesrepublik am 26. Mai stattfindet, hier übrigens auch, bundesweit unter das Motto Europa jetzt aber richtig gestellt. Wir wissen ja, wir leben in einem Europa der Großkonzerne, der Hedgefonds, in einem Europa der Finanzmärkte, in einem Europa, wo Leute, die mit Europa eigentlich wenig zu tun haben, den Ton angeben, finanzpolitisch und politisch, und das muss sich ändern. Im nordrhein-westfälischen Dülmen, wo der DGB seinen Mai-Empfang am 30. April gerichtlich gegen die von SPD-Bürgermeisterin Elisabeth Stremlau geführte Stadtverwaltung hatte durchsetzen müssen, nahmen über 150 Personen an der Gewerkschaftsveranstaltung teil. Auf Junge Weltanfrage zeigte sich Ortwin Bickhove-Swiderski, das ist der Vorsitzende des DGB Dülmen, zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung, an der Bürgermeisterin Stremlau, wie es hieß, krankheitsbedingt nicht teilgenommen hatte. Und weitere Informationen. In vielen Städten hatten linke Initiativen neben Demonstrationen und Kundgebungen auch Straßenfeste organisiert, so etwa in Cottbus, wo die Initiative Unisono ein von über 20 Organisationen unterstütztes Fest der Solidarität im örtlichen Strombad veranstaltete, um der zunehmenden Vereinzelung vorzubeugen und diese zu überwinden. Die erwartungsgemäß größten Proteste fanden auch in diesem Jahr in Hamburg und Berlin statt. In der Hansestadt gab es gleich mehrere revolutionäre Demonstrationen, die sich teils gegen Lohnarbeit und Ausbeutung richteten. Ein weiterer Protestzug mit über 2500 Teilnehmern hatte das Motto Rotes Altona, auf zu neuen Kämpfen und schloss sich am späten Nachmittag der Demonstration des Roten Aufbaus an, die sodann unter dem Motto Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive mit über 3000 Menschen durch Hamburg-Elmsbüttel zog. Zwar kam es zu einzelnen Provokationen der insgesamt über 2000 Polizisten, der 1. Mai verlief in Hamburg jedoch weitgehend friedlich. In Berlin hatten sich bereits um 13 Uhr mehr als 300 Teilnehmer aus dem maoistisch-antiimperialistischen Spektrum versammelt und waren durch Neukölln gezogen. Überdurchschnittlich hohen Zulauf konnten antikapitalistische Proteste in Berlin Grunewald für sich verbuchen. Ja, zu diesen Protesten hatten verschiedene Künstler- und Satireinitiativen sowie die hedonistische Internationale aufgerufen. Obwohl die Proteste, an denen Veranstalter angaben, zufolge mehrere tausend Personen teilnahmen, vollkommen friedlich verliefen, waren die Demonstranten kontinuierlichen Behinderungen und Provokationen seitens der Polizei ausgesetzt. So wurde Einzelnen verboten, Kostüme zu tragen. Filzstifte wurden beschlagnahmt und in einem Fall sollte sogar das Tragen von festem Schuhwerk untersagt werden. Humorloser Höhepunkt, wie es bei Twitter hieß, war eine Strafanzeige der Polizei gegen die Band The Incredible Heron Gedeck wegen eines vorgetragenen Songs mit der Textzeile »Mach die Bullen platt wie Stullen« aus dem Song »Angst vor Punk«. Am Maifest, welches wie in den Vorjahren rund um die Oranienstraße in Kreuzberg stattfand, nahmen den gesamten Tag über mehrere 10.000 Partywütige teil. Gegen 16 Uhr versammelten sich mehrere hundert Teilnehmer einer linken Jugenddemonstration am nahegelegenen U-Bahnhof Schlesisches Tor. Der Protestzug endete ohne größere Zwischenfälle am Startpunkt der traditionellen revolutionären 1. Mai-Feier, die erstmals in Friedrichshain begann. Begleitet von einem starken Polizeiaufgebot und einem Polizeispalier zogen die Demonstranten, an der auffällig viele sehr junge Menschen teilnahmen, durch den Ostberliner Stadtteil. Nachdem die Demonstration ohne größere Zwischenfälle bis kurz vor die Warschauer Brücke gezogen war, kesselten die Beamten einen nicht unerheblichen Teil der nicht angemeldeten Demonstration ein. An diesem Punkt kam es zu mehreren teilweise äußerst brutalen Übergriffen der Polizei, die sich sogar gegen Sanitäter richteten. Ein Video-Livestream der Demonstration, der von RT, das heißt Russia Today, deutsch erstellt worden war, zeigt zudem Beamte, die erst mit gezielten Faustschlägen friedliche Einzelpersonen traktierten, diese dann ziehen lassen, um sie dann festzunehmen. Das ist ungefähr so, als wenn dann in Moskau auf dem Roten Platz Demonstranten von der russischen Polizei belästigt werden. Da ist sofort ein NDR-Kamerateam, nimmt das auf und zeigt das dann später in der Tagesschau. Das macht Russia Today hier umgekehrt. In unserem freien Westen werden dann auch Demonstrationen von Reporter von Russia Today, Russland heute, begleitet. Und die zeigen die Schweinereien, die hier passieren. Tolle Sache eigentlich. So zeigt also jeder die Sauerei des anderen. Man kann dankbar sein, es ist wie früher unter den zwei Diktaturen, der kapitalistischen Diktatur und der sozialistischen Diktatur. Da sah man auch, was der böse andere machte. Okay, noch einmal kurz den Rest einer vorläufigen Bilanz der Polizei. Von Donnerstag zufolge soll es insgesamt 150 Festnahmen gegeben haben. Angeblich seien 39 Polizisten verletzt worden. Das ist wie hier beim Prozess. Auch in Deutschland auf Demos, da werden die Polizisten dann immer haufenweise verletzt von friedlichen Demonstranten, denen sie vorher eins mit dem Knüppel übergezogen haben und nachher tut ihnen irgendwo ein Finger weh. Das haben wir hier in den Gerichtsverhandlungen zum Prozess auch schon auf vielerlei Weise gehört und gesehen. Gut, also die Videosequenzen lassen aber oft keinen Zweifel darüber, von wem die Gewalt ausging. Die zeigen nämlich reihenweise verletzte Demonstranten mit wirklich harten, blutenden Platzwunden an den Köpfen. Gut, hast du noch etwas zu bemerken zu diesem Thema? 1. Mai, Kevin Kühnert, Systemfrage stellen. Ach so, ja. Mein Gott, und wer regt sich da über diesen Kevin Kühnert jetzt auf? Innerhalb der SPD die gleichen, die vor, weiß ich, 30, 40 Jahren gleich daher geschwätzt haben wie er. Man braucht ja nur zu erinnern an Gerhard Schröder, ja mal Vorsitzender vom Sozialistischen Studentenbund Deutschlands war, der dann irgendwann mal als junger Student besoffen mit einer Gruppe von Leuten nach Hause ging und dann sich hingestellt hat am Kanzleramt in Bonn und dort gerüttelt hat an der Türe und gerufen hat, ich will da rein, ja. So sind sie halt da, wenn sie so noch jünger sind, da schwätzen sie so daher. Vernünftige Sachen, muss man ja sagen, ne, was ja, dieser Kühner da aussagt. Aber jugendlicher Übermut. Ja, tut selten gut. Ja, und dann gehen sie rein in Apparat, müssen dann Rücksicht nehmen auf andere Befindlichkeiten der Parteikollegen, dann macht man Kompromisse und schwuppdiwupp, ohne zu merken, was einem geschieht, gehört man selber zum Establishment innerhalb der Partei. Aber gut, so ist es halt. Okay, kommen wir zum Schluss des Katastrophenblocks noch zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 6. Mai 2019. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Beginnen wir mit einer poetischen Meldung. Barcelona Poesia. Barcelona Poesia ist wieder da mit Lesungen, Theater, Debatten und vielem mehr. Vom 8. bis zum 16. Mai findet die 22. Ausgabe der Poesie in Barcelona, Barcelona Poesia, statt. Es gibt da eine Hommage zum Beispiel an den katalanischen Künstler Joan Brossa, sehr zu empfehlen, unter anderem. Internationale Poeten und Dichterinnen aus Kanada, Indien, USA, dem Kongo oder Palästina sind eingeladen und werden hier erwartet in der Stadt in den nächsten Tagen. Es wird über 40 Veranstaltungen zum Thema Poesie in Originalversion in der Biblioteca de Catalunya oder an Orten wie der Biblioteca Francesca Bonmaison geben. Über 100 Autorinnen und Autoren werden teilnehmen. Im Palau de la Musica Catalana wird es Auftritte der US-Dichterin Rita Dove geben. Achtung, die Frau ist wenig bekannt, aber ein paar Informationen. Sie ist Pulitzer-Preis-Gewinnerin und sie hat als erste afroamerikanische Dichterin den berühmten Poesiepreis der Library of Congress bekommen. Gut, wen das Thema interessiert, weitere Informationen unter barcelona.cat/barcelonapoesia. Thema Fremdenfeindlichkeit. Die frühere Präsidentin des katalanischen Parlaments, die Suprematistin Núria de Gispert, soll zusammen mit 29 weiteren Personen mit dem Creu de Sant Jordi für ihren Einsatz an der Separatismusfront, offiziell Verdienste um die katalanische Identität und Kultur genannt, ausgezeichnet werden. Das St. Jordi-Kreuz ist mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz vielleicht ein bisschen vergleichbar. Die Frau ist berüchtigt, Achtung, für ihre Hass-Twitter-Botschaften gegen Andersdenkende und Angehörige einer anderen Ethnie. Besonders die Ciudadanos-Politikerin Inés Arrimadas wurde in letzter Zeit Ziel der xenophoben Botschaften dieser Musterkatalanistin. Pack schnell deine Koffer, damit du deinen Zug nicht verpasst. Mit anderen Worten, raus mit dir aus unserem schönen Katalonien. Spanierin, hau ab nach Cadiz. Die dem Namen nach reinrassige Katalanin, die PSC-Politikerin Meritxell Batet, eine Gegnerin des Separatismus, bezeichnete Frau Gispert als Verräterin. Verräterin? Woran? Am katalanischen Blut oder was? Die Opposition im katalanischen Parlament protestierte am Donnerstag gegen die Entscheidung der Generalitat de Catalunya, dieser Frau das Ehrenkreuz Sant Jordi zu verleihen. Auch der rechtskräftig verurteilte Steuerbetrüger, ein gewisser Herr Lionel Messi, alias Messi, wird das Creu de Sant Jordi verliehen bekommen. Da hebt Werner die Faust, die Arbeiterfaust. Er freut sich, dass ein Proletarier dieses Kreuz bekommt, der sich so oft auch für die Rechte der Arbeiter eingesetzt hat und auf vielen Demos dabei war. Wir freuen uns natürlich auch, dass Messi dieses Kreuz bekommt, obwohl er überhaupt kein Katalanisch kann, aber er hat sich um die finanzielle Kultur von FC Barça sehr verdient gemacht. Gut, Scherz beiseite. Sozialpolitik in Katalonien. Die Zustände im katalonischen Sozialbereich haben unter der Regierung Torra zum Teil alarmierende Formen angenommen. Neben Lehrern und Erziehern erheben jetzt auch Sozialarbeiter die mit unter dem Sorgerecht der Generalitat stehenden Minderjährigen arbeiten, die Stimme, denn es werden in vielen Fällen schon keine Gehälter mehr für sie bezahlt. Die Generalitat zahlt keine Gehälter an die Sozialarbeiter. Es ist die Rede von einem millionenschweren Loch bei den Zahlungen, die die Generalitat zurückhält. So, nächste Meldung. Die Medusa Pelagia, die hat den Quallenalarm am Strand von Barcelona ausgelöst. Die Qualle, die für 90% für unangenehme Hautveränderungen und Hautrötungen und Verbrennungen zuständig ist, also diese Medusa Pelagia, die erreicht diese Woche die Strände Kataloniens und Barcelonas. Wissenschaftler sind sich einig, dass die Quallen immer zu Frühlingsanfang an die Strände kommen. Doch ist nun die Frage, ob die Anzahl wegen des Klimawandels angestiegen ist. Hunderte dieser großen galerteartigen Klumpen sind schon angeschwemmt worden. Kurz vor der Wahl ist natürlich das Thema Kriminalität wieder ordentlich hochgekocht hier in Barcelona. Kriminalität und Straßenkinderalarm in Barcelona. Alle großen Tageszeitungen kamen vergangene Woche am Donnerstag mit riesigen Schlagzeilen zu dem Problem der sogenannten MENAs. Das sind die minderjährigen, unbegleiteten Jugendlichen, meistens aus Nordafrika, die ja, in den Straßen vagabundieren und von Raub und Diebstahl leben. Minderjährige Migranten aus Nordafrika werden zum Problem im Zentrum von Barcelona. Wieder ist es eine Messerstecherei, die die Alarmsirenen aktiviert hat und auch die Presse aufschreien lässt. Die Mossos-Polizei erklärte am vergangenen Donnerstag über einen Sprecher, dass sie seit Monaten das Eingreifen der Sozialdienste der Generalitat fordern, da man nur mit polizeilichen Maßnahmen und Mitteln der Lage nicht mehr Herr werden könne. Straßenraub, Diebstahl, Gewaltdelikte, auch sexuelle Übergriffe hätten eine Alarmsituation geschaffen, die Lösungen verlange. Es gehe um die Sicherheit der Bürger in dieser Stadt. Die zuständige Behörde für diese Jugendlichen, die heißt DGAIA. Das ist die Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Mal übersetzt wäre das die allgemeine Direktion der Zuständigkeit für Jugend und Heranwachsende, unter deren Kompetenz das Problem fällt. Da erklärte man, man könne vorerst nichts tun, um dieses Problem zu lösen, da man sonst diese Gruppe von Vulnerables, das heißt von verletzbaren Jugendlichen, stigmatisieren würde. Tolles Argument. Das heißt, anstatt dafür zu sorgen, dass diese verwahrlosten Intensivkriminellen aus ihrem Sumpf herausgeholt werden, will man sie lieber in Ruhe lassen. Aus Gründen, sagt man, man will nicht rassistisch sein. Interessante Argumentation. Das Problem ist den beiden zuständigen Behörden, Rathaus und Landesregierung, natürlich peinlich. Doch es geschieht nichts. Denn besonders die katalanistische Rechte spekuliert darauf, dass dieses Problem jetzt kurz vor den Wahlen in erster Linie der Bürgermeisterin Ada Colau von Barcelona en Comú schaden wird und sie ordentlich Stimmen bei den Wahlen zum Rathaus am 26. Mai kosten wird. Das ist unsere Interpretation dieses Sachverhalts, meine Damen und Herren. Und hiermit beenden wir den Katastrophenblock vom heutigen 6. Mai 2019. Zähl die Minuten, die sich ziehen, wie viel Stationen noch von hier. Zähl Zigaretten, Kalorien, Punkte und Sit-ups und Bier. Und nachts im Bett rechnet mein Herz sich warm, teilt alles Glück nochmal durch zwei. Mein Kopf fühlt immer noch in all den Jahren, kam ich nicht viel zu kurz dabei. Was hab ich alles verpennt? Ich zähle Schafe, weil ich nicht schlafe. In Gleichungen, die keiner kennt, setze ich Worte, Namen und Orte. Wo sind die ganzen Unbekannten, die mir am Ende fehlen? Verpasste Chancen, verpasste Chancen. Kann man nicht sehen. durch zwei. Mein Herz wühlt immer noch in all den Jahren. Kam es nicht viel zu kurz dabei? Die letzten 10 Minuten im Niemandsland gehören, wie so oft oder meistens oder fast immer, dem Kino. Fragen wir zuerst Werner, was er den Hörerinnen und Hörern empfiehlt. Ja, wenn jemand erwartet hat, Mittwochskino beim Goethe-Institut, nix, Fehlanzeige, diese Woche findet da nix statt. Aber es gibt einen anderen Film, zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast, Menas hier, die hier Barcelona unsicher machen, meist marokkanischer Abstimmung, vielleicht sollten wir da nicht verzagen und Bannon fragen, was der von diesen muslimischen Einwanderern hält. Ne? Der war ja damals in USA, der Trump dazu gebracht hat, ein Verbot auszusprechen für Einreise aus bestimmten muslimischen Ländern. Und wenn der da seine Meinung sagen sollte, können wir uns ja vorstellen. Also den Bannon würde ich gar nicht fragen. Ich würde die Leute fragen, die davon betroffen sind, das heißt die Nachbarn, die in diesen Straßen wohnen und die das Problem vor der Haustür haben. Ja. Man sollte das Problem jetzt nicht so ideologisieren und da alles Mögliche reindichten. Das Problem ist da. Diese Jugendlichen sind gefährdet, die sind auf der Straße, die sind kriminell und die Leute haben sie am Hals und das ist das Problem. Da braucht man jetzt nicht mit Rassismus und dies, das kann man alles da reinfrachten, wenn man will, nur das führt zu nichts. Das führt eigentlich nur zu einer hässlichen Ideologisierung, sowohl nach links als auch nach rechts. Diese Jugendlichen braucht man jetzt nicht in Schutz zu nehmen, die armen Häschen, guck mal, wie die Rassisten mit denen umgehen, sondern das sind kleine gefährliche Elemente, die den Leuten das Leben sehr schwer und sehr unmöglich machen und darum geht's. Und da müssen praktische, soziale und auch polizeiliche Maßnahmen aber immer gemeinsam ergriffen werden. Sonst führt das immer mehr zu einer Verschlimmerung, einer Verschlechterung des sozialen Klimas und zu einer brutalen Gewalt auf der Straße. Das ist die Geschichte. Und sonst braucht man da nicht so viel draus zu machen. Bannon, die kommen mit allem. Diese Leute kommen immer damit an. Und die anderen auch, ach die armen Häschen, es gibt dann da so Sachen wie, ach guck mal, die Polizei, sind die rassistisch, die durchsuchen da wieder drei junge Marokkaner, das sind drei, die gerade geklaut haben, da braucht man sich nicht so blöd zu stellen und zu sagen, guck die Armen, die werden da rassistisch irgendwie bedrängt von der bösen Polizei. Das sind also Sachen, die sollte man da zumindest meiner Meinung nach absolut weglassen, sonst führt das zu nichts. Bueno, weglassen nicht, aber du hast natürlich recht, dass das ein Riesenproblem ist für die Nachbarn. Natürlich. Ich sage das auch nur deshalb, weil das auch dahinter steckt, ja, bei vielen. Und da komme ich jetzt auch zu dem Film, ja. Bitte. Weil der selber, dem ist das ja im Grunde egal, ja. Aber dann sagt er, ja, auf dieses Thema angesprochen, das war einfach notwendig, um das System zu erschüttern, ja. Also du sprichst jetzt von Bannon oder von einem Film? Nee, das ist das Gleiche. Das ist ein Film geht über Bannon. Darum, ja. Gut. Und das muss man einfach machen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu wecken, ne? Und ich habe bei der Armee und bei Goldman Sachs das Gleiche gelernt. Wenn du was erreichen willst, dann musst du eine Schar um dich schaffen, die, auf die du dich verlassen kannst, die mit dir durch dick und dünn gehen. Und also Frauenfeindlichkeit gehört natürlich auch dazu. Aber es gibt eine Frau, die er schätzt, nämlich Leni Riefenstahl. Ne? Also das ist diese... Und die Marie Le Pen, die wird er doch wohl auch schätzen. Ja, mit der hat er leichte Schwierigkeiten, weil die sich nicht so ohne weiteres einlässt auf diesen Antisemitismus, den er auch vertritt natürlich. Ne? Na gut, zu diesem Film gibt es jetzt ein Thema... zu diesem Thema gibt es einen Film, will ich sagen, der heißt El Gran Manipulador, also der große Manipulierer. Und dieser Film wird am nächsten Freitag in die Kinos kommen. Und das Thema ist also genau dieser Bannon. Und wird gedreht von, wurde gemacht, ein Dokumental von dieser, von einer Alison Clayman heißt die, die übrigens früher mal auch in der gleichen Firma gearbeitet hat wie er. Und jetzt ist ein kleines Problem bei der Geschichte. Was du erwartest, ist natürlich eine Entlarvung von diesem Typen. Und das passiert auch zum Teil, weil ganz klar wird seine Strategie. Ne? Also Skandalnudel sein, all überall, wo es nur geht, die Leute gegeneinander aufhetzen und erschrecken. Der also sagt, wir brauchen die Medien als Agitprop des 21. Jahrhunderts. Ne? Also das passiert, das wird denunziert in diesem Film, aber es ist nicht so ganz klar, ob das nicht dem Bannon selber wiederum hilft mit seiner Strategie, wenn er seine rechtsradikalen Parteien um sich scharen will. Ne? Weil er selber hat diesen Film angeregt, um als Propaganda eben, ja. Und also ich werde mir den auf jeden Fall angucken, weil vielleicht lernst du was Neues, welche Schweinereien er gemacht hat, oder siehst du auch, was der im Kopf hat, wie er seine Ideologie unter die Leute bringt. Klar, also, und die Strategie dieser Leute, die muss man ja auch kennen. Wie gehen die vor und wie kann man sich dann dagegen wehren oder dagegen halten? Also ab nächsten Freitag in den Kinos, der große Manipulator. Ein interessanter Film zum Thema Arbeitskämpfe und Streik ist der Film En Guerre, Streik. Das ist ein französischer Film und in dem Film kämpft eine französische Belegschaft um ihre Zukunft. Da gibt es einen deutschen Konzernchef, der Absprachen bricht, und einen Mann, der bis zum Letzten kämpft. Der Film Streik ist von Herrn Stéphane Brisé und er soll wirklich energiegeladenes Kino sein, das uns alle angeht. Das sagt die Kritik, zum Beispiel die Kritik im Spiegel. Monsieur Bandori, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses d'investissement. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Où? Vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution. Es geht um die Schließung eines Werks. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Tausende sollen auf die Straße, obwohl die Firma riesige Profite und riesige Gewinne macht. On ne fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? 100 personnes dehors! C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères! Elle est où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. C'est fini. Allez, fermez cette On est en train de crever et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. Da sah man also heftige Szenen von Arbeiterkämpfen, von Arbeitskämpfen, von Leuten, die streiken, von Leuten, die sich wehren, denn es geht um ihr Leben, es geht um ihre Zukunft und es geht um ihre Existenzen, weil der so und so vielte Konzern mal wieder die Idee hat, in ein Billiglohnland abzuhauen und die Leute im Dreck stecken zu lassen, beziehungsweise dann die Folgen ihrer Politik, ihrer brutalen Politik auf den Staat abzuwälzen. Der Spiegel schreibt zu diesem Film, das Bild ist ikonisch. Laurent Amedeo im Zentrum einer Schar von Arbeitern, wetternd und gleichwohl das Gruppengefühl aufladend. Es sind Kampfreden, die aus ihm donnern, Worte, die klingen, als hätten sie schon sehr lange darauf gewartet, erhört zu werden. Amedeo ist, das kann man durchaus sagen, Anführer und Aufrührer. Wen er da führt und rührt, die über 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter umfassende Fabrikbelegschaft eines südfranzösischen Automobilzulieferers, der einem in Deutschland ansässigen Konzern namens Dimke-Gruppe gehört. Jener hatte der Belegschaft versprochen, den Erhalt des Werks für die nächsten 5 Jahre zu sichern, wenn die Arbeiter einen Teil ihrer Dienstzeit unvergütet wegschufteten. Letztere haben, einem ebenso zähneknirschend wie hoffnungsvoll, der deutschen Mutter in die Tasche gearbeitet und sich damit an die Vereinbarung gehalten. Der Unternehmensvorstand aus dem Nachbarland nicht. Der Betrieb sei auf dem Markt schlicht nicht mehr wettbewerbsfähig, heißt es. Inmitten der strukturschwachen Region stehen auf einen Schlag Hunderte vor dem Beruflichen aus. Einige von euch werden nie wieder Arbeit finden, prophezeit Amedeo. Die Verzweiflung ist echt und sie wird im Laufe der Auseinandersetzung physischer und gewaltsamer. Regisseur Stéphane Brisé sagt, der Film legitimiert mit Sicherheit keine Gewalt, aber er legitimiert Wut. Und vor der Wut steht das Leiden. Erst herrscht Leid, dann Wut und erst zum Schluss kommt die Gewalt. Streik, der im Französischen übrigens «en guerre» heißt und damit den Kriegszustand verdeutlicht, in dem sich hier befunden wird, vollzieht dabei die Rauchentwicklung nach, die dem Großbrand vorausgeht. Er greift dafür auf eine Fiktionalisierung dokumentarischer Mittel zurück. Brisé möchte keine Geschichte erzählen, sondern das Momentum einfangen. Frankreich 2018, Originaltitel «En guerre», deutscher Titel «Streik». Regie Stéphane Brisé, nach einem Buch auch von Stéphane Brisé. Die Darsteller sind Vincent Lindon, Mélanie Rouvert, Jacques Borderie, David Rey und Olivier Lemaire. Der wird wohl jetzt demnächst hier bei uns in die Kinos kommen, 113 Minuten lang. Und das war's, Werner, wir müssen raus. Abschiedsworte, kurz. Wir müssen raus, wir gehen raus, ja, und also zu der Meldung, die du vorher da kommentiert hast, die Verleihung von San Jordi, Verdienstkreuz, es ist natürlich zu verurteilen, dass so eine Frau wie dieser Nuria Gispert dieses Verdienstkreuz verliehen wird. Die ist genauso wie Torra, das sind einfach katalanische Rassisten, so anders kann man das nicht sagen. Und wohingegen die andere Verleihung, du hast den Messi genannt, korrekt wird es Messi ausgesprochen. Ja, habe ich auch nachher gesagt, Messi, aber ich nenne ihn Messi, damit du dich nicht ärgerst. Dann denkst du, das wäre jemand anderes und bist ein bisschen beruhigter. Herr ja, Messi. Nee, also da bin ich voll einverstanden, dass der diesen Preis kriegt, weil der hat sich wirklich verdient gemacht. Ne? Jetzt nicht für Katalonien oder den Katalanen oder auch den Nicht-Katalanen, sondern einfach den Menschen hat eine Freude gemacht, die wegen ihm den höchsten Ausdruck von dem, was Fußball überhaupt bedeutet, das hat er uns geschaffen und das können wir genießen. Also der hat es verdient. Jo, danke für die Schlussworte. Tschüss Werner, schöne Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Gut, meine Damen und Herren, so sieht's aus mittlerweile in den Köpfen der Leute. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es hat Sie unterhalten und vielleicht auch ein bisschen belehrt. Da werden wir auch froh. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Tschüss, agur, adeu. Totschlagmenschen